Erstmal nur eine Nachfrage. Du hast mehrmals das Wort Abspaltung. Ja. Abspaltung von Wert und Abspaltung des Weiblichen. Was darf ich mir unter Abspaltung vorstellen? Beziehungsweise was ist das gewesen, was vorher nicht abgespalten vorher irgendwo dran war? Was ist dieses Ganze, was dann gespalten wurde und wo dann entweder der Wert oder eben das Weibliche dann von losgelöst wurde? Wovon abgespalten? Also das ist so, dass der Wert und die Abspaltung, dass das in der dialektischen Verhältnis zueinander steht. Und es ist so, dass die Abspaltung was ist, was sozusagen vom Wert ja eben abgespalten ist. Und das heißt halt eben auch, dass das irgendwie sozusagen das andere und auch so dieses Vergessene und Verschwiegene sozusagen vom Wert ist. Und dass das deswegen nicht einfach irgendwie was ist, was aus dem Wert abgeleitet werden kann, sondern als Verschwiegenes sozusagen ihn selber irgendwie zentral mitkonstituiert. Und dieses Abgespaltene, das umfasst nun erst einmal irgendwo so diese fürsorglichen Tätigkeiten, also so im Gegensatz zur Erwerbsarbeit, zur abstrakten Arbeit, die nach anderen Logiken funktioniert. Dann umfasst die sozialpsychoanalytische Seite. Das heißt also irgendwo so dieses männliche Subjekt, so erkenntnistheoretisch, aber auch sozusagen in der Lebenspraxis, spaltet sozusagen bestimmte Eigenschaften ab und irgendwo wird es dann in die Frau hinein projiziert und insofern als was Minderwertiges gesehen, was man sich irgendwo nicht leisten kann, sozusagen, wenn man irgendwie männlich sein will, sage ich jetzt mal so ganz holzschnittartig. Und dann gibt's eben auf der kulturell-symbolischen Ebene, also auf der Ebene des Diskurses, gibt's eben dann auch noch, da wird diese Abspaltung sozusagen eben im symbolischen Bereich manifest, in dem irgendwie sozusagen im Diskurs festgelegt wird, was Männlichkeit und was Weiblichkeit bedeutet. Und das kannst du dann eben über diese Untersuchung von Diskursen rauskriegen, indem du eben philosophische, theologische, medizinische und so weiter Diskurse dir anguckst. Und ja, das ist ungefähr so die Abspaltung. Das sind diese drei Dimensionen. Und das ist aber nicht so, dass das jetzt einfach drei getrennte Dimensionen sind, sondern die machen so dieses gesellschaftliche Ganze aus, was dann eigentlich so diese Wertabspaltung sozusagen auf einer allgemeinen Ebene ausmacht. Allerdings ist die selber in sich noch einmal gebrochen, gebrochene Totalität, wie ja die Veranstaltung heißt. Und insofern kannst du also nicht einfach sagen, du nimmst jetzt diese Marxischen Kategorien vom Wert und so weiter und so fort und das ist dann die eigentliche Ebene. Und die anderen Ebenen, das sind sozusagen bloß abgeleitete Ebenen davon, sondern diese Wertabspaltung umfasst alles drei. Insofern gibt's eines, ein in sich gebrochenes und zugleich gibt's aber auch noch andere Dimensionen, die je nachdem, um was es geht, auch als solche separat ernst genommen werden müssen. Ohne dass du dann dauernd irgendwo sagst, der Diskurs ist mir wurscht und jetzt wedle ich da aber irgendwo mit dem Mehrwert oder der Profitrate rum. Kurze Nachfrage, also Abspaltung von Wert? Nicht Abspaltung von Wert. Wert, nein, Wertabspaltung. Also nicht vom Wert, sondern der Wert sozusagen, sagen wir ganz irgendwie simpel und eigentlich ein bisschen zu simpel vielleicht zu formulieren. Der Wert spaltet diese Tätigkeiten und irgendwo auch, da gibt's eben diese sozialpsychologische und kulturell-symbolische Ebene, das wird da abgespalten und deswegen taucht es auch in der Theorie nicht auf, in der marxischen Theorie dann eben nicht auf, weil es eigentlich die Voraussetzung dieser Theorie selber ist, weil diese Theorie... Jetzt die Abspaltung, was kann ich mir darunter vorstellen? Also darunter kannst du dir vorstellen, irgendwie einmal ganz primitiv, also dass man sich's wirklich richtig schön vorstellen kann. Der Mann geht in die Arbeit, die Frau irgendwo, die macht den Haushalt, so wie man das in so 50er-Jahre-Filmen idealtypisch sieht. Dann ist es so, dem entspricht dann auch zum Beispiel irgendwo so das, wenn ich jetzt gesagt habe, in diesen 50er-Jahre-Filmen, dass man das sieht, das ist ja, da ist ja zugleich auch diese kulturell-symbolische Ebene dann gesetzt, dass das eben in Diskursen, was die Medien dann auch umfasst, sozusagen hergestellt wird. Und dann gibt es eben noch diese sozialpsychologische Ebene, dass gerade das männliche Kind, sofern die Kleinfamilie noch existiert, dass das halt dieses Weibliche abspalten muss, also Schwäche, Sinnlichkeit, Emotionalität und so weiter und so fort, damit und mit dem Vater sich identifizieren muss, um überhaupt in der Öffentlichkeit oder auch in der Familie dominant zu sein. Aber was ist Wertabspalten? Das habe ich dir jetzt gesagt. Also das ist das Formprinzip. Was soll Wertabspalten sein? Na, das habe ich jetzt gerade entfaltet, was Wertabspaltung ist. Das ist nicht irgendwie so, das ist kein Begriff, wo du irgendwie dir eine Definition machen kannst, irgendwie von drei Sätzen und dann irgendwie kannst du das irgendwie dir da einen Rahmen kaufen und das dann über den Wohnzimmer. Aber der Begriff nichts, wenn ich dazu keine Definition. Ja, aber irgendwie, das ist für mich ein positivistisches irgendwie Wissenschaftsverständnis. Damit hat der Marx auch nichts zu tun, damit hat auch irgendwie der Adorno nichts zu tun. Und irgendwie, ich finde, das soll das... Kann ich von Marx und Adorno, ich will nur was anderes fragen. Ich weiß immer noch nicht, was ein ganz fundamentaler Begriff, der hier verwendet wurde, mehrmals im Vortrag, Abspaltung, was ich mir darunter auch nur andeutungsweise vorstellen kann. Ich habe keine bessere Ahnung, was das sein soll. Also das habe ich jetzt gerade gesagt irgendwie. Vielleicht solltest du das einfach auch einmal lesen, weil irgendwie, wenn man das so hört, das erste Mal... Ich habe einen Vortrag und will das jetzt nicht lesen. Ja, aber ich habe dir das jetzt doch gesagt, Herrgott, nochmal. Irgendwie, ich meine, wenn jemand das überhaupt nicht verstehen will, dann kann ich dem auch nicht helfen. Das ist eine Diskussion, die habe ich irgendwie seit 35 Jahren mit linken Typen. Und irgendwie reicht's. Ja, also was wolltest du jetzt tun? Ich wollte eigentlich, meine Frage ging auch nochmal auf die Sozialpsychologie und das Verhältnis zur Abspaltung. Weil du ja gesagt hast, dass die Abspaltung sich erstmal vom männlichen Subjekt konstituiert und dann wäre aber trotzdem die Frage, wie sich dann innerhalb dieses Abspaltungsverhältnisses das, was dann unter Frauen firmiert, selbst nochmal bestimmen lassen und da. Das ist so eine generelle Frage, die ich auch noch nicht wirklich beantwortet gefunden habe. Also klassisch psychoanalytisch wäre es ja dann so auf dieser Frauenseite, dass das Mädchen sich dann eben mit der Mutter identifiziert, also in der klassischen Kleinfamilie, und sich dann da eben... Ja, irgendwie gibt's ja so feministische Ansätze, die dann sagen, irgendwie so das Muttern sozusagen erlernen. Ne? Und ich denke halt, was irgendwie dieses Frauen untereinander angeht, also das kann ich dir jetzt irgendwie insofern psychoanalytisch irgendwie nicht so hinblättern sozusagen. Und aber ich denke, da gibt's schon auch irgendwie Sachen, da müsste man halt vielleicht irgendwo suchen. Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es aber so, was ich dazu sagen möchte, ist es, dass man natürlich, ich habe das jetzt als Struktur dargestellt mit diesen drei Ebenen, der materiellen, der Sozialkultur, der psychosozialen und der symbolisch-kulturellen. Und das Ganze ist ja aber nun ein Prozess. Und das ist was, was sich dann historisch entwickelt. Also irgendwie heutzutage, irgendwie haben wir ja, weiß Gott, nicht mehr so diese Verhältnisse wie noch in den 50er Jahren oder so. Und da denke ich mir, ist es halt auch psychoanalytisch auch wichtig, dass da sich jemand mal Gedanken macht, was passiert denn dann eigentlich? Weil alles, was ich da gelesen habe, irgendwie, das war für mich halt bisher unbefriedigend. Und ich habe auch mit Leuten schon diskutiert, die da eben schon auch irgendwie einen tieferen Einblick haben als ich jetzt zum Beispiel. Ne? Und die sagen jetzt, das muss man aber selber machen. Also es gibt da eigentlich nichts, wo du heutzutage so sagen kannst, das wird jetzt schlüssig irgendwie, oder das, dem hat man sich überhaupt mal so ja angenommen. Also es war dann halt lange Zeit so, dass so diese Individualisierungsthese vorgeherrscht hat, also von dem Ulrich Beck, und irgendwie auch so eine Verwirrung der Geschlechter. Und da ist man dann auch im Grunde genommen in den 90er Jahren davon ausgegangen, dass eben so diese Geschlechterverhältnisse durcheinander geraten und dass das überhaupt nicht mehr was ist sozusagen, was überhaupt noch tragfähig ist oder was man irgendwo so also irgendwie, man kann eigentlich bloß das Durcheinander feststellen. Das war eigentlich so fast so eine hegemoniale Haltung. Und das hat sich ja jetzt radikal geändert, seit irgendwie diese Marx-Renaissance und diese ganze Krisenproblematik wieder sichtbar wurde mit Hartz IV, Finanzcrash und so weiter und so fort. Wo ja zunehmend jetzt auch irgendwie Stimmen laut geworden sind, dass eben das mit der Verwirrung der Geschlechter doch nicht so weit getragen hat. Und dass man sich da wohl irgendwie, also dass es halt sehr wohl irgendwie üble sexistische Mechanismen noch gibt, dass eben diese Care-Frage irgendwie ungelöst ist und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang, denke ich mir, müsste man sich halt auch diese Frage stellen, was passiert da psychisch bei den Leuten und wie lässt sich das eigentlich erklären, dass diese patriarchalen Mechanismen, dass das die überhaupt noch vorhanden sind, obwohl sich doch etliches anscheinend sehr verändert hat im Gegensatz zu den 50er Jahren. Also zum Beispiel, was das Bildungsniveau von Frauen und so weiter angeht. Aber mit der Einführung von Hartz IV ist es eher so, dass es eine Unterscheidung zwischen nochmal eine Gruppe zwischen sozusagen produktiv leistenden Arbeiten und Vorarbeiten und das sozusagen durch Hartz IV so eine Grenze gebracht ist. Und dann darunter fallen ja dann unter diesen Vorleistungsarbeiten nicht nur Frauen, sondern gleichzeitig auch noch auch Männer. Und das wäre ja dann auch nochmal anders, wenn der strukturelle Verhältnis von Abspaltung gar nicht mehr so sehr auf ein Geschlecht zu verweisen, es sei denn, es lässt sich empirisch nachweisen, dass es halt tendenziell immer noch mehr Frauen sind, die in diesem prekarisierten Hartz IV. Ja, das ist ja in der Tat so. Ich meine, irgendwo so zum alleinerziehende Mütter zum Beispiel oder geschiedene Frauen oder so, die fallen ja in der Tat irgendwie, die sind ja eine Gruppe, die ganz stark vertreten sind, also in dieser ganzen Hartz-IV-Sache. Und das ist auch so, dass irgendwie so dieses Schlagwort von der Feminisierung der Armut und so, das ja schon seit den 70er Jahren rumgeht, dass das ja tatsächlich auch sichtbar wird. Zum Beispiel auch, dass viel mehr Frauen, da war jetzt irgendwie vor ein paar Tagen was auf Spiegel Online oder was Zeit Online, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, dass irgendwie die Frauenerwerbstätigkeit zwar zugenommen hat, das aber Realita halt so ist, dass da die Teilzeitarbeit von Frauen zugenommen hat. Und irgendwie auch die Verdienstmöglichkeiten und so weiter und so fort, die sind ja dann immer noch geringer als bei Männern. Also, und von daher denke ich mir, kann man das sehr wohl irgendwie schon auch festmachen. Also dass da Frauen in anderer Weise betroffen sind als Männer auch. Ja. Also auch eine relativ grundlegende Frage, die vielleicht direkt daran anknüpft. Also jetzt hast du gerade empirisch dargestellt, aber ob du vielleicht nochmal sozusagen den inhaltlichen Zusammenhang, also oder so eine Notwendigkeit oder so des Zusammenhangs zwischen Geschlecht und Geldabspaltung beschreiben könntest. Also kannst du das vielleicht noch einmal ein bisschen genauer sagen? Also sozusagen die Frage, die halt gerade in dem Kontext mit Hartz IV aufkam, war ja praktisch, gibt es sozusagen diesen notwendigen Zusammenhang zwischen Geschlecht und der Wertabspaltung? Und jetzt sozusagen hast du die empirische Seite davon irgendwie dargestellt und gesagt, nee, eigentlich findet das faktisch statt, auch über so eine eindeutige Trennung, meinetwegen von Produktion und Reproduktion hinaus. Aber also wie bestimmt sich sozusagen inhaltlich diese Notwendigkeit, dass die Wertabspaltung sozusagen direkt auch mal feminisiert wird oder so? Also wenn ich dich jetzt recht verstehe, dann meinst du, das könnte im Grunde genommen auch anders sein, zum Beispiel. Genau, also so kenne ich das beispielsweise dann auch aus so Care-Debatten teilweise, dass da sozusagen gerade eine Verschiebung festgestellt wird von, also sozusagen ehemals verliegt die Grenze dann eben zwischen den Geschlechtern und inzwischen sind dann in so einem reproduktiven Dienstleistungssektor oder so, dann vielleicht vor allem migrantische Leute beschäftigt oder so, auch ganz oft dann Frauen, nichtsdestotrotz, aber also sozusagen diese Entwicklung oder so, wäre vielleicht alle, die man da noch nicht reingehen. Also ich denke irgendwie, das ist in der Tat problematisch, jetzt diese Care-Geschichte, ne? Also so einfach gleichzusetzen irgendwie mit Frauen, das habe ich ja schon gesagt. Da gibt's Verschiebungen in der ganzen postfordistischen oder nachpostfordistischen Entwicklung oder wie immer man das sagen will. Drum bin ich eigentlich nicht einverstanden, gerade mit diesen Care-Debatten, weil was du jetzt sagst, dass das dass damit gerechnet wird bei Care-Debatten, das finde ich irgendwie, wird es prinzipiell eigentlich nicht. Meistens ist es so, dass das Frauen zugeschrieben wird und dass dann irgendwie so Umverteilungen von Care-Geschichten, dass das zwischen Frauen stattfindet. Also migrantischer Pflegekraft und was weiß ich, klischeemäßig eine Karrierefrau oder sowas, ne? Die halt irgendwie dann sich eine osteuropäische Migrantin, also hierzulande zum Beispiel, also gerade zulegt und irgendwie dann auch zu niedrigen Löhnen und so. Also so kenne ich das viel eher und ich würde da eher das sagen, was du jetzt sagst mit diesen migrantischen Arbeitskräften, zum Beispiel wenn ich im Krankenhaus jetzt bin, ne, dann sehe ich irgendwie, das sind auch ganz viele männliche Arbeitskräfte im Care-Bereich, die irgendwie aus anderen Ländern stammen. Das finde ich durchaus irgendwie, daran kann man aber auch sehen, dass eben so eine glatte empirische Zuordnung eben nicht mehr irgendwie greift. Ne? Das wollte ich auch zu dir sagen mit diesem Hartz-IV-Beispiel. Wenn du dieses Beispiel hernimmst, da ist es dann so, da hast du dann immer so das Problem, hier müsste dann der Wert sein und da die Abspaltung so, wie ich zwei Apfelhälften sozusagen in der Hand habe, wenn ich den Apfel durchschneide. Ne? Und so ist es ja nicht, sondern es verschiebt sich sozusagen auch inhaltlich in mancherlei Hinsicht, also auf der Oberfläche. Und trotzdem ist es aber so, dass diese Wertabspaltung als Grundprinzip immer noch da ist. Und das ist dann ja eben so dieses Problem auch. Also ich meine, es kommen zum Beispiel mal ganz platt gesagt, das ist übrigens auch was Dekonstruktivistinnen schon gesagt haben, wenn nämlich Frauen dann in einem Bereich Fuß fassen und irgendwie da die Anzahl von Frauen steigt, dass man das dann oft sehen kann, dass dieser Bereich dann abgewertet ist. Zum Beispiel kannst du sehen, fällt mir jetzt einfach so ein, dieser Bereich Politik. Es kommen immer mehr Frauen sozusagen in die Politik. Zumindest ist es irgendwie, wenn du jetzt diese unsere Regierung anguckst oder so. Ne? Und auf der anderen Seite ist aber Politik immer mehr desavouiert. Also es wird immer weniger, also Stichwort Politikverdrossenheit und solche Geschichten. Ich denke auch, man kann das auch am, ja. Also mir ging es jetzt gar nicht so sehr darum, irgendwie die These sozusagen an der Empirie zu blamieren oder im Gegenteil, ich wollte sozusagen eher vielleicht sozusagen die These so ein Stück weit über die Empirie hinweg, ja. Indem du vielleicht sozusagen nochmal erklärst, wo liegt denn eigentlich die Notwendigkeit daran, dass Wertabspaltung einer Weiblichkeit zugeordnet wird. Oder beziehungsweise andersrum könnte man die Frage dann formulieren, irgendwie so, also sozusagen besteht die hypothetische Möglichkeit, Wertabspaltung und eine imaginierte oder real gemachte Weiblichkeit irgendwie zu entkoppeln? Also ich denke, wichtig dabei ist es, dass du irgendwie dir auch die vorkapitalistischen Verhältnisse irgendwie anschaust. Also insofern als diese christlich-abendländische Entwicklung, also was weiß ich, Kirche, Christentum und so weiter und so fort, aber auch irgendwo so diese antiken Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit und auch was Vernunft ist, indem du dir das anguckst, beziehungsweise ich denke nicht, dass du das jetzt im Detail unbedingt irgendwie untersuchen musst, um dir jetzt ein Bild von den kapitalistisch-patriarchalen Verhältnissen zu machen. Aber ich denke, es ist wichtig, das anzugucken, um sich darüber klar zu werden, dass das nicht einfach zufällig ist, dass jetzt Frauen irgendwie halt minder bewertet sind, dass da halt bestimmte Zuschreibungen gemacht werden. Und dass das halt irgendwo herkommt. Und insofern denke ich mir, ist das halt nicht was, was jetzt einfach nur so zufällig ist. Auf der anderen Seite glaube ich aber auf jeden Fall, und das ist ja gerade mein Ziel, die Abschaffung dieser Wertabspaltungsvergesellschaftung und auch irgendwo so dieser Männlichkeit und Weiblichkeit. Also ich habe ja selber irgendwie für mich das Ziel, dass ich diese Hoffnung auf eine Gesellschaft, wo es das einfach nicht mehr gibt, wo das Zwangsverhältnisse sind. Und darum geht es mir eigentlich. Also ich denke jetzt irgendwie einerseits, dass es so ist, dass du auf gar keinen Fall sagen kannst, dass diese körperlichen Unterschiede, wo ich also sagen würde, im Gegensatz zu Dekonstruktivistinnen, dass es die tatsächlich gibt, dass die aber auch Vereigenschaftung nach sich ziehen müssen. Also ich denke, bis aufs Fressen und aufs Scheißen, irgendwie sozusagen, sind wir alle Umweltprodukt. Also da bin ich einfach vollkommen überzeugt. Auf der anderen Seite kannst du das aber auch nicht einfach irgendwie wegtun, dass es tatsächlich nun auch Männer und Frauen gibt, also tatsächlich auch gibt. Denke ich, muss man dem schon auch irgendwie so Rechnung tragen, was der Adorno so gesagt hat, das Eingedenken der Natur im Subjekt. Und ich denke irgendwie, dass halt so eine dekonstruktivistische Sichtweise, die irgendwie das gar nicht mehr wahrhaben will, dass die im Grunde genommen selber irgendwo dann schon auf so einem androzentrischen Dampfer ist, indem sie nämlich irgendwo sozusagen, ja, so eine Art konstruktivistischer Idealismus oder wie immer man das benennen will, der sozusagen irgendwie dann diesen Dualismus von Geist und Körper wiederherstellt, indem er einfach irgendwo dann sozusagen diesem kulturell-symbolischen oder dem idealistischen oder wie immer man das sagen will, indem er das hypostasiert. Hier erstmal mit den Herrn. Sie hatten ja schon angesprochen, dass wenn sozusagen weibliche Menschen, die sozusagen Arbeitstätigkeit aufnehmen, oft Kehrtätigkeit in Wert gesetzt wird oder auf den Markt wird, würden Sie die Mütterrente auch als Mittel nehmen, also die Form, dass man Müttern gewisse Geldleistungen gibt in der Rentenzeit, auch als in Wertsetzung von ihrer Kehrtätigkeit sehen? Oder ist es eher in einem anderen Zusammenhang zu sehen? Naja, also irgendwie kann man das natürlich schon als in Wertsetzung sehen. Aber ich finde es irgendwie, in Wertsetzung ist ja nicht immer irgendwie schlecht. Also jetzt ganz immanent betrachtet, was jetzt im Moment irgendwie angesagt und zu tun ist. Weil ich habe ja vorhin auch gesagt, wenn ich jetzt von einer theoretischen Warte aus, von einem sehr hohen Abstraktionsniveau aus, sage, man kann irgendwie Care nicht zu einem utopischen Ideal machen und das dann irgendwie so kitschig besetzen sozusagen, ach ja, Dienst am Menschen und bla bla und die Frau ist dann besser und so, dann heißt es für mich ja nicht, dass man jetzt Pflegepersonal, also im Krankenhaus, deswegen irgendwie, dass sie das für Gotteslohn machen sollen. Also das ist ja Quatsch, ne? Also da bin ich schon irgendwie dafür irgendwie mit den Sensen nach Berlin sozusagen, ne? Und da also auch entsprechende Forderungen zu stellen. Also da würde ich irgendwie halt einfach differenzieren. Und aber in gewisser Weise ist es ja in Wertsetzung. Ja, vielleicht ist es auch eine Art materieller Tribut an so ein Mütterlichkeitsideal, oder? Also Ja, ich denke aber irgendwie, es ist auch irgendwie heutzutage, glaube ich, überhaupt nicht mehr so einfach. Irgendwie halt, weil Frauen, die sind halt nun einmal gezwungen, sozusagen selbst in dem Erwerbsbereich irgendwie einzutreten und dafür sich selber zu sorgen und am besten auch noch für die Kinder. Und ich denke, dass das irgendwie halt was ist, wo die Gesellschaft nicht mehr so zurück kann, weil dieses Familienernährerideal ist durch diese Mechanismen der Wertabspaltung als dynamisch-historischer Prozess selber irgendwo ausgehebelt. Und von daher ist es dann halt auch so, dass dann eben so diese Weiblichkeit oder Frauen oder auch ja Ungerechtigkeiten oder sowas dann halt überhaupt in den Blickpunkt kommen. Also wo das gar nicht immer alles so direkt gesehen werden kann, weißt du, so mit dem weiblich, also Mütterlichkeitsideal oder so, dass man da jetzt sagen kann, da wird der Weiblichkeit oder der Mütterlichkeit gehuldigt. Ich meine, denn es ist ja auch so, ich meine, das ist ja eine Leistung, irgendwie Kinder auch großzuziehen. Das ist ja nicht einfach so, dass das nichts ist. Bloß irgendwo bin ich halt gegen Leistung, sowohl im Erwerbsarbeitsbereich als auch in diesem Bereich. Aber irgendwie, ich meine, solche Frauen, die müssen natürlich auch von was leben können. Und natürlich irgendwie ist es dann mehr als recht und billig, dass die dann halt auch eine Rente kriegen. Wobei das ja nur Leute kriegen, die sowieso über der Grundsicherung sind. Ja, dass das noch einmal ein Beschiss ist, irgendwie ist noch einmal auf einem anderen Blatt steht. Genau wie dieses Betreuungsgeld, ja, das auch nicht für Hartz IV gedacht ist. Ja, genau. Gut, weitere Fragen? Dann nochmal. Das ist ja so, dass das Kapital sich nicht die Bude dafür interessiert, wie der Preis der wahren Arbeitskraft zustande kommt. Nicht die Bude. Es interessiert sich auch überhaupt nicht für sowas wie Reproduktion. Es zahlt das, was nötig ist, damit seine Investition sich rentiert. Der Einzige, der sich dafür interessiert, für Reproduktion, ist der Staat. Der die Funktion seines Standortes natürlich, die liegt ihm am Herzen. Aus Gründen kann man erörtern und so weiter. Wenn man aber eine Theorie über dieses ganze Thema eröffnet und versäumt es, die Akteure überhaupt mit Namen zu nennen. Wer sind die Akteure? Die Kapitalisten? Der Staat, das Kapital, die Lohnabhängigen. Diese erstmal als Akteure zu kennzeichnen und zu sagen, die und die machen das, dann ist doch jede theoretische Befassung wertlos, bevor sie überhaupt den ersten Satz auch nur gesagt hat. Wo ist zum Beispiel der Staat als der überhaupt an Reproduktion ein Interesse hat? Weil, also ob zum Beispiel die Reproduktion stattfindet über Subsistenz von Familien, Familiensolidarität, die es in armen Ländern häufig ist, die irgendwo ein Stück Land haben oder sonst was. Ob Reproduktion stattfindet über die Familie als Reproduktionseinheit, wer auch immer arbeiten geht, ob die Frau arbeiten geht, der Mann arbeiten geht, egal. Denkt ihr davon, ob eher Textilindustrie oder sonst was Industrie oder gar keine Industrie da ist. Oder ob Reproduktion stattfindet über die Warenform, ob man sich das einkauft als Dienstleistung. Ist doch dem Kapital völlig wurscht. Nur den Staat interessiert das bestenfalls. Wenn ich den gar nicht erwähne, dann kann ich doch nicht die geringste Theorie darüber überhaupt noch anfangen zu entwickeln. Also da würde ich jetzt schon mal so grundsätzlich dazu sagen, dass ich da von vollkommen anderen Voraussetzungen ausgehe jetzt als du. Also irgendwie für mich willst du die Empirie sozusagen zum Ausgangspunkt machen. Na, die Empirie irgendwo im Sinne irgendwie von dem, was man irgendwo sieht und was man als Akteure halt so wahrnimmt und das dann auch tatsächlich für bare Münze nehmen. Und da gehe ich halt schon mal ganz grundsätzlich davon aus, dass wir, lass mich mal ausreden, dass wir von einem fetischistischen Gesellschaftsverständnis ausgehen müssen, das zwar von Menschen gemacht ist, das sich aber so diese Strukturen ihnen gegenüber verselbstständigen. Und das ist für mich erst einmal der Ausgangspunkt. Und da denke ich irgendwie, ist es auch ungenügend, irgendwie das einfach werttheoretisch zu fundieren, wie das zum Beispiel auch der Poston macht. Sondern da würde ich sagen, dass diese Wertabspaltungsgeschichte was ist, was da als Grundzusammenhang genommen werden muss. Und der Staat ist, und irgendwie mit das, was du jetzt mit Kapitalisten oder so meinst, die sind für mich erst einmal Charaktermasken und irgendwie das Eigentliche ist aber dieser fetischistische Gesamtzusammenhang. Und der Staat ist sozusagen was diesen fetischistischen Gesamtzusammenhang organisiert oder moderiert oder wie immer man das sagen will. Und von daher denke ich, ist da nicht irgendwie der Ausgangspunkt zu nehmen, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eigentlich eher so eine Emanation dieses fetischistischen Verhältnisses. Und es ist auch so, dass du da einfach, wenn du jetzt irgendwie auf andere Länder Bezug nimmst, wie das da abläuft, mit Subsistenzproduktion oder irgend sowas, dann denke ich mir, ist das sowas, das müsste man sich halt einfach konkret angucken. Und zwar irgendwie aufgrund dieser Wertabspaltungs Form in ihrer historischen Prozessualität und nicht einfach, indem du dann irgendwie hergehst, dann gibt's die Kapitalisten und dann gibt's den Staat und was war noch, ein drittes war noch. Also das finde ich irgendwie, dass du genau irgendwie, bitte? Naja, die Lohnabhängigen irgendwie, ich meine, ich gehe auch nicht davon, aber mit den Lohnabhängigen irgendwie, also ich habe bei dir einfach den Eindruck, dass du halt irgendwie noch so im Prinzip an alten Klassenmarxismus irgendwie drauf hast. Und diese Lohnabhängigen, das ist heutzutage irgendwie was komplett anderes ist, als noch vor 50 Jahren. Und irgendwie das Problem, das wird Lohnabhängige sagt überhaupt nichts. Meiner Meinung nach muss man irgendwie so das, was soziale Disparitäten nimmt, zwar ernst nehmen, aber da haben wir ja heute eher so Phänomene wie diese berühmt-berüchtigte Absturz der neuen Mittelklasse, also diese Angst davor, dieses Überflüssigsein auch so diese Abwertung von sogenannten Überflüssigen im Medium von Rassismus und Antisemitismus, dass wir Sexismusprobleme haben, dass wir Hausfrauisierung von Männern als Problem haben und dass du meiner Meinung nach halt so ein altes Schema hast, das du dann halt irgendwo so der Wirklichkeit jetzt aufstülpst und da halt dann einfach auch so das Kapital setzt irgendwie so als Block und irgendwo, und das ist richtig, ich gehe gar nicht vom Kapital als Kapital einfach aus. Mir geht's um den Kapitalismus beziehungsweise um das kapitalistische Patriarchat. Und das ist was ganz anderes als einfach bloß irgendwo so das Kapital. Das umfasst auch irgendwie ganz mehrere Seiten und mehrere Ebenen. Und da gibt's auch was irgendwie, da gibt's zum Beispiel auch was, diese Differenz zwischen Wesen und Erscheinung, das gibt's für dich auch gar nicht mehr, die für mich, obwohl ich das jetzt nicht gesagt habe, sehr wichtig ist.